mit Piranha und Hallo. Flair ist ein Psychopath-Mann, ja. Er ist ein Gangster von Berlin. Er ist ein guter Rapper. Richtig geil, ja. Ich mag Flair nicht. Der ist mir zu aufgesetzt. Außerdem trägt er sein Cappy voll scheiße. Flair Psychopath, wie hat er? Er ist geil. Kann gut rappen. Er ist cool, Alter. Verpiss dich, Mann. Ich finde sein Auftreten nicht geil. Ich finde es einfach zu Prollo-mäßig. Er denkt, er ist cool und deswegen finde ich ihn auch cool. Also sein Image ist gut. Ja, Flair ist doch geil, Alter. Herzlich willkommen, das ist mein Album Nummer 4. Gefällt es dir? Und wenn nicht, guck mal hier, Mittelfinger an dein Face. Warum Flair? Das bin ich. Darum heißt das Album so, denn es dreht sich nur um mich. Um die Street, um den Stress. Wer ist hier? Wer ist Chef? Im Gebiet, was ist jetzt? Sag wer Flex, außer Frank und meine Gang. Meine Jungs, Mann, es geht nur um uns. Um die Welt, um uns rum. Tempelhof, Schöneberg. Du bist nichts, wenn du weiß bist. Ein Stich, wenn du weiß bist. Samford mit der Gang und dein Gesicht, wenn du weiß bist. Die Leute reden, Junge, ich bin dies, ich bin das. Ich sag euch, was ich nicht bin. Alte Leute, aufgepasst, ich bin nicht massentauglich, hinterhältlich, abgefuckt. Ich red nicht hinterm Rücken, ich bin straight. Und du kackst ab, du Spaß, ich bin nicht unterwegs mit 20 Brüdern, die dich ficken, weil ich mich allein nicht trau. Was ich rap, ist nicht so beschissen billig. Ich bin nicht nett so Bravo, wächst, bin Juice, damit die mich aufs Cover packen. Jeder andere Rapper tut's, ich bin nicht türkisch, nicht arabisch, bin nicht arisch. Ich bin nicht Nazi, nicht politisch, nicht fanatisch. Ich bin nicht heute so und morgen so, ich represent, ich bin nicht arrogant, ein Wichser, bin kein schlechter Mensch. Lieb mich oder hasse es, erschieß mich oder lass es. Was wisst ihr schon von mir? Ich bin Berliner, also was ist? Ich bin Flair. Ich bin zurück und ich. Fick deine Mutter, fick deine Mutter. Ihr wisst Bescheid. Wir sind ja hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genauer gesagt beim RBB. Was für ein Proll, oh mein Gott, was für ein Proll. Und deshalb, Moment, folgt an dieser Stelle der obligatorische Hinweis darauf, dass im Hip-Hop Begriffe wie beispielsweise ich... FDM. Deine Mutter in keinem Fall wörtlich zu nehmen sind. Nein, Rapper an sich tendieren dazu, die Dinge überspitzt und übertrieben darzustellen. Dies ist quasi ein wichtiger Teil der Kultur. Und Flair... Ja, das muss man dazu sagen. Mein heutiger Gast hier im Studio kann bestimmt mehr als ein Lied davon singen. Ja, was für ein Proll, das ist echt schlimm. Tut mir leid. Voll wahr. Ja. Bisschen übertrieben alles, oder? Naja, eigentlich, wenn ich bei mir in Schöneberg oder in Tempelhof auf der Straße rumlaufe, die kleinen Kinder reden eigentlich viel schlimmer. Also die sind eigentlich noch viel einen Zacken schärfer. So. Und wenn man jetzt so tut, als wenn es jetzt nicht der normale Umgangston wäre, dann weiß ich auch nicht mehr. Also. Gut, dann haben wir das wenigstens mal geklärt. Schön, dass du da bist. Cool, Mann, danke schön. Hallo, freut mich. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Gott sei Dank, alles gut. Ich freue mich, dass ich hier bin. Was macht der Sport? Bist du fleißig am Trainieren? Ja. Wir haben uns ja mal zufällig natürlich in einem Fitnessstudio getroffen. Es war eine sehr komische Situation. Ja. Deswegen müssen wir jetzt immer über Sport reden, wenn wir uns sehen. Ja, ist auf jeden Fall. Bist du fleißig? Ja, auf jeden Fall. Gehst du regelmäßig hin? Jetzt natürlich, wenn da so Promotermine anstehen, sowas wie Radio Fritz und so, wenn ich da jetzt extra nach Potsdam fahren muss, dann muss ich jetzt leider heute einmal McFit ausfallen lassen. Mensch, so. Aber Godzilla ist gerade bei McFit. Ich habe gerade mit ihm telefoniert, also mein Rapper-Kollege. Ist Godzilla. Der auch bei uns da in dem? Ja, nee, der ist, der geht in Tempelhof zu McFit. Ach so, verstehe. Ja. Ja. Wir sagen jetzt nicht, nein. Ja, egal. Lieber nicht. Ich hatte es ja eingangs schon mal kurz gesagt, dass der Rest der Welt die Texte der Rapper oft sehr wortwörtlich versteht oder verstehen will. Und gerade gestern, da musste ich dich in Schutz nehmen. Echt, ja? Ja, ich war auf einer Veranstaltung gewesen im Süden von unserem Land. Und da wurde dann viel diskutiert über dies und das und Hip-Hop und so. Und in diesem Zusammenhang mit dem Thema Rechtsradikalismus fiel dann auch dein Name. Konnte ich nicht auf dir sitzen lassen. Ich war dann wirklich entrüstet darüber. Was war jetzt der Kontext? Worum ging's? Ja, Flair der Nazi. Nicht, ja, warte mal, ich habe hier jemanden, warte mal, komm her. Moment, warte, ich mach mal dein Mikro. Ja, Politiker hier, der Nazi, Martin, Mann. Was für Nazi, ja. Du hast jetzt die Chance, es ein für alle mal klarzustellen. Also ich habe hier gerade, welche Stadt warst du jetzt? Entschuldige bitte. War im Süden. War im Süden, okay, die Stadt darfst du nicht sagen, alles klar. Ist egal. Hallo Süden, hier ist Flair. Was soll ich sagen? Ich bin kein Nazi. Also ich habe hier gerade Beko mit und Osan, das sind meine zwei besten Kumpels, also mit denen ich wirklich jeden Tag unterwegs bin. Und also eigentlich, ich weiß nicht, was soll ich da noch sagen, Alter? Was glaubst du denn, warum sich immer noch Menschen daran festbeißen und dir diesen Stempel einfach aufgedrückt lassen? Und sich nicht vom Gegenteil überzeugen lassen wollen. Ich glaube, dass es einfach an dem Komplex der Deutschen einfach an sich liegt, so an dem Land. Ich meine, ist doch klar, die sind Multikulti gefickt, so, die können nichts machen, außer einfach entweder, weißt du, so, wenn du irgendwas darstellen möchtest, dann bist du entweder möchtegern Türk oder möchtegern sonst was, also Italiener oder keine Ahnung. Und ich meine, die ganze Welt lebt uns das vor, aber in unserem eigenen Land. Guck mal, wenn du vor die Tür gehst und so, jeder lebt seine Kultur aus, jeder kann irgendwas darstellen. Und die Deutschen sind einfach nur die Typen, die im Endeffekt am Ende des Tages nur dastehen und meckern. Gerade die Medien, die beschießen dich ja dauernd mit diesem Thema. Ich will das jetzt gar nicht breitreden, deswegen machen wir es gleich am Anfang, dann haben wir es abgehakt. Ja, also wie gesagt, Nimmt einen das nicht mit? Ist das nicht voll nervig, dass sie nie über... Das, was ich eigentlich machen wollte, das, also dieses ganze Neudeutsche Welle-Phänomen, ist eigentlich nur, ich mache das, was meine türkischen Freunde machen. Also die beiden Typen, die gerade hier mit mir sitzen, Ozan und Beko, die würden in jedem Rap-Video, was sie drehen würden, würden sie auch ihre Fahne hochzeigen und sagen, ich bin cool, weil ich das bin, was ich bin. Das hat nichts mit Deutsch zu tun. Also wenn ich jetzt Italiener gewesen wäre, ich hätte es genauso gemacht. Das ist eigentlich der Kontext und die Aussage. Genau das habe ich den Leuten gestern auch erzählt. Und die Antwort war dann, ja, wir haben generell ein Problem mit Fahnen. Ja. Aber wir hören jetzt mal in ein Album rein. Wirklich? Ja, ist scheiße. Ich weiß noch, was früher war. Ich bin im Hier und Jetzt, auf dem Blatt Papier mein Text. Ich bin hier und flex, das ist für die Ewigkeit. Guck, ich geh ans Mic, später wird man sagen, das war dieser Frank White. Ich weiß noch, was früher war. Ich bin im Hier und Jetzt, auf dem Blatt Papier mein Text. Ich bin hier und flex, das ist für die Ewigkeit. Guck, ich geh ans Mic, später wird man sagen, das war dieser Frank White. Ich schau zurück, ich seh den kleinen Jungen am Block. Er macht nur Stunk und Zoff, hat sich nur rumgeboxt. Sie sagen, Deutschland hat kein Ghetto. Er hat es in seinem Kopf, niemand hat an ihn geglaubt. Doch er weiß, er schafft es doch. Schaut mich heute an, Kinder, wie die Zeit vergeht. Aus dem Nichts etwas machen, ist ein weiter Weg. Und ich hab so hart dafür gekämpft. Ein kleines Kind aus einer großen Stadt, das nicht mal sein Vater kennt. Kein Zuhause, kein Essen, keine Perspektive. Keine Familie, kein Geld, keine Liebe. Wer hätt's gedacht, der dicke Spaß aus dem Heim wird vom besten Label der Welt von Nardo gesigned. Das war Carlo Koks, Notenkorn und Sport, Massenmord. Das war ein Mann, ein Wort, Bruder, ein Mann, ein Mord. Das war wir sind best und der Rest wird gebumst. Ich komm auf die Party und mach Stress ohne Grund, yeah. Ihr habt mich unterschätzt, nicht hab ich geglaubt. So sieht's aus, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Ich hab ausgeteilt, ich hab eingesteckt. Doch egal was passiert, das hier nimmt mir keiner weg. Ich weiß doch was früher war. Ich bin im Hier und Jetzt, auf dem Blatt Papier mein Text. Ich bin hier und flex, das ist für die Ewigkeit. Guck, ich geh ans Mic, später wird man sagen, das war dieser Frank White. Ich weiß doch was früher war. Ich bin im Hier und Jetzt, auf dem Blatt Papier mein Text. Ich bin hier und flex, das ist für die Ewigkeit. Guck, ich geh ans Mic, später wird man sagen, das war dieser Frank White. Frank White, mit deinem Fuß in der Zelle. Doch ich mach mein Ding, jetzt schieb der neue deutsche Welle. Nach eigenen Regeln, nur ich und mein Team. Das ist willkommen in Berlin, eine Bombe und du liegst hier. Chef Rapper, Flair ist jetzt der Trendsetter. Ein böser Engel auf der Street, also renn besser. Papa ist zurück, Mann, ich fick dein Fame. Ihr könnt uns nichts mehr nehmen, guck, wir bleiben stehen, yeah. Was ist Beef? Im Endeffekt gar nichts, das ist Gangsterpolitik. Fick dich, bezahl mich. Ein deutscher Bad Boy zerdrückt das Game mit seiner Hand. Du fragst, warum bist du so? Ich bin fremd in meinem Land. Das ist Moskulin, G-Rap auf Deutsch. Denn ich bleib wie ich bin, auch wenn der Beat nicht mehr läuft. Sie hassen dich, doch trotzdem wollen sie sein wie du. Sie lieben dich, doch irgendwie gibt es keiner zu. Vergiss, was früher war, die ganze alte Scheiße. Mein Name ist in meiner Street im Asphalt eingemeißelt. Dieser Track ist, als ob die Zeit stehen bleibt. Frank zu dem White, das ist für die Ewigkeit. Ich weiß doch, was früher war. Ich bin im Hier und Jetzt, auf dem Blatt Papier mein Text. Ich bin hier und flex, das ist für die Ewigkeit. Guck, ich geh ans Mic, später wird man sagen, das war dieser Frank White. Scheiß doch, was früher war. Ich bin im Hier und Jetzt, auf dem Blatt Papier mein Text. Ich bin hier und flex, das ist für die Ewigkeit. Guck, ich geh ans Mic, später wird man sagen, das war dieser Frank White. Ihr hört den Sound gerade auf Fritz und das Studio ist nicht leer. Nein, denn hier ist leer. Ja, top. Ey, was für ein Song, ja, geil. Seit einigen Tagen ist es natürlich offiziell, du und Agro gehören nicht mehr zusammen. Mhm. Erzähl doch mal. Was möchtest du denn wissen? Was ist denn deine Frage? Erzähl einfach mal. Was war los? Wie ist es dazu gekommen? Stimmt das alles, was im Internet steht? Ich werde jetzt nicht die tausenden Gerüchte nennen, vielleicht tue ich es noch, aber ich wollte dich erstmal erzählen lassen, aus deiner Sicht. Was da jetzt steht, genau, weiß ich jetzt gar nicht, weil so oft gucke ich da jetzt auch nicht rein, aber naja, das ist auf jeden Fall was Tatsache ist, dass ich da nicht mehr bin. Ja. Das ist aber schon seit längerem eigentlich, dass ich mir das schon länger überlegt habe, war auch klar. Also das habe ich, glaube ich, bei dem letzten Interview mit dir hier im Soundgarden, glaube ich, schon angekündigt. Im Dezember war das so, aber ich glaube, da waren wir nicht on air, als du das erzählt hattest. Ah, okay. Habe ich dir dann privat erzählt. Ist mir privat. Sehr schön. Ja. Ja, wie gesagt, es war auf jeden Fall ein langes Hin und Her, auch also tief in mir drin, weißt du, ich musste mir auf jeden Fall krass Gedanken machen, weil das auch echt eine Sache ist, die mir krass am Herzen liegt, diese ganze, das ganze Umfeld da, das ganze Agro-Ding war ja auch 6 Jahre lang mittlerweile jetzt schon mein Leben. Hm. Und das war dann auch keine einfache Entscheidung, dass ich jetzt einfach gesagt habe, okay, fickt euch mal, ich verpiss mich jetzt. Sondern es war echt ein Leidensweg, weil ich musste mir dann auch echt Sachen anhören, Alter, ich musste mir auch Sachen geben, so auf die ich eigentlich lange keinen Bock mehr hatte. Weißt du, so. Zum Beispiel, willst du drüber reden oder? Naja, was ich dir halt sagen kann, ist, ich bin halt jemand, ich möchte halt wirklich, ich gebe jeden Tag 150% in meinem Leben. Und natürlich, wenn ich mich dann mit Leuten an einen Tisch setze, beziehungsweise wenn ich dann mit Leuten eine Vereinbarung treffe, dass wir jetzt gemeinsam einen Weg gehen, dann erwarte ich von denen mindestens 100%. Und diese 100% konnte mir das Label schon lange nicht mehr geben. Mhm. Ich sag auch konnte, weil ich will jetzt denen nicht unterstellen, dass sie es nicht wollten. Mhm. Und aber natürlich, wenn du dich dann mit Leuten an den Tisch setzt und die dir dann auch immer eine lange Zeit dann erzählen, ja doch, wir wollen aber 100% geben und wir geben 100% und ich sage dann, nein, ihr gebt nicht 100%, dann irgendwann, Alter, wird's anstrengend. Mhm. Und dieses Thema hatten wir echt ein halbes Jahr. Okay, verstehe. Weißt du, was ich meine? So, und im Endeffekt ist das dann auch wirklich der Grund. Vielleicht konnten sie nicht, vielleicht wollten sie nicht oder vielleicht weiß ich nicht was, aber das war so auch wirklich der Grund, der mir an die Substanz gegangen ist. Fühlst du dich denn eher so, als ob was Großes vorbei ist oder ob was Großes gerade beginnt? Also bist du mehr traurig drüber oder bist du eigentlich froh, dass du jetzt frei bist? Definitiv. Quasi? Also ich fühle mich erstmal frei, das ist auf jeden Fall jetzt auch kein Spruch. Und definitiv habe ich wirklich das Gefühl gerade, dass was sehr Großes gerade beginnt. Ja, also nicht jetzt auch, nicht nur von mir selber auch, sondern einfach von der Resonanz gerade, was die Szene gerade erzählt, was wirklich jetzt jeder gerade irgendwie spürt, das ist gerade echt irgendwie, gerade das Big Business. Ich weiß nicht, wie ich das noch anders sage. Nee, wir waren ja gerade ein bisschen online, haben wir mal rumgesurft hier zusammen. Ja. Auf Bild.de ist alles fett am Start mit Flair. Unser Mainfritz explodiert gerade fast wegen der ganzen Zugriffe hier von den Hörern. Also du schlägst ja schon ordentlich Welle. Dankeschön. Du meintest so... seit einem halben Jahr, also etwa seit Südberlin Maskulin. Etwa seit Südberlin Maskulin. Da ist auch dann der Punkt, wo ich dann sage auch, dass die musikalischen Differenzen noch immer größer wurden. Ja. Weißt du, ich habe dann auch gemerkt, dass das Südberlin Maskulin Projekt einfach nur so als Pseudo-Underground-Projekt behandelt wurde und eigentlich war das auch ein Ding, was den Fans krass am Herzen lag. Mhm. Also wo die Fans gesagt haben, ja man, endlich wieder Straße, endlich wieder cool. Und es ist auch kein Diss in Richtung Sido, der jetzt einfach kommerzieller immer mehr Erfolg hatte. Mhm. Ganz im Gegenteil. So, das ist so, das ist das Sido-Ding und das kann auch nur Sido machen. Und da ist er einfach, glaube ich, mit der größte Rapper in Deutschland, ja. Und dass es aber nicht mein Film ist und dass ich einen anderen Film fahren möchte, so, das habe ich denen halt immer wieder gesagt. Und ich habe gesagt, ey, ich möchte bitte dieses Maskulin-Ding wirklich etablieren und da können wir echt dick viel mit erreichen, weil das echt gerade so, die Fans brauchen das, die wollen das. Ja, die wollen das, das habe ich im Internet auch auf jeden Fall gesehen. Ja. Im Netz stand unter anderem auch, dass es zu Handgreiflichkeiten zwischen dir und Speiche gekommen sei. Bullshit, nein. Gut, abgehakt. Es gibt auch kein Beef, es gibt auch dieses Statement von wegen von einem der Chefs, dass sie mich als Hurensohn betitelt haben. So, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nicht mehr hier sitzen würde, wenn jemand zu mir Hurensohn sagt, sondern ich wäre ganz woanders. Und das sind alles, das macht mich auch traurig, dass irgendwie so ein Gerüchte aufkommen die ganze Zeit. Und das ist eigentlich gar nicht. Wo wärst du denn dann? Ich glaube, dann wäre ich jetzt im Knast, Alter. Bobby, ich habe neulich THL geguckt mit Bobby und dem Bo, ja. Nämlich beim Biggie THL. Und am Ende meint er übrigens, ich bin frei. Mehr sage ich dazu nicht. Und ich glaube nicht, dass es sich um sein Beziehungsleben handelte, dieses glaube ich Statement. Auch nicht. Willst du was dazu sagen? Ich kann jetzt hier nicht für B-Tight sprechen. B-Tight, Alter, so macht sein Ding. B-Tight ist mein Homeboy nach wie vor und so. Und ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Ich will auch jetzt nicht irgendwas erzählen. Also nicht noch mehr Gerüchte. Nein, am Ende verrate ich was er den Leuten persönlich sagen möchte. Okay, gut. Ich wollte nur mal nachfragen. Wir machen weiter, also wir kochen heute richtig die Gerüchteküche auf. Yeah. Standort auch im Netz, dass der B-Tight dein neuer Manager werden soll. Ja, das war dann auch irgendwie ein Gerücht, keine Ahnung. Also das ist, wie gesagt, lass uns nicht über Gerüchte reden. Lass nee, uns gut, über... ich will dir aufräumen, weißt du? Ja, okay. Dein Album erscheint jetzt über Universal direkt. Yeah. Was passiert denn danach? Das ist jetzt auch nur gerade aktuell. Also das Album, was praktisch gerade rauskommt, lief noch über Argo Berlin und Universal. Ja. Und ich bin jetzt in dem Augenblick praktisch, wo mein Album halt jetzt in die Charts einsteigt, wo auch immer. Also wir haben gute Trends. Freitag war, glaube ich, auf Platz 4. Samstag dann auf um die 20. Erklär doch mal, was Trends sind. Boah, ist das schwer. Also Trends, du hast halt eine ganze Woche Trendcharts und dann wird halt praktisch die Quersumme davon genommen. Also praktisch kriegst du dann halt mit den Trends erstmal eine leichte Tendenz, wo dein Album chartet. Genau, also die Charts werden ja dadurch durch die Musikverkäufe ermittelt und weil man ja jeden Tag Musik verkauft, wird das dann jeden Tag an die Labels rausgegeben. Von daher spricht man dann von Trendcharts und die werden am Ende der Woche, nämlich Freitag, zusammengezählt und dann kommen sie raus. Genau, nächste Woche Montag wissen wir, wo ich gechartet bin und dann praktisch in dem Augenblick, ich bin Free Agent gerade. Also ich kann gerade sagen, ich habe gerade kein Label, obwohl gerade mein Album in den Charts ist. Das ist schon möchtest geil. Du denn eigentlich das Label gründen? Noch so ein Gerücht. Also ich möchte mich um mein Umfeld kümmern, ich möchte mich um Godzilla und Reason kümmern oder auch um viele andere Kumpels, die mit mir Musik machen, und ich will denen auf jeden Fall eine Plattform bieten, aber in erster Linie bin ich da gerade echt erstmal locker. Also ich will mich erstmal um meinen eigenen Arsch kümmern. Weißt du, weil wenn ich mir selber gerade nicht helfe, dann kann ich später auch nicht anderen Leuten helfen. Also ich muss gerade echt viele Angebote erstmal absegnen oder ablehnen. Hast du denn Angebote? Kommen die jetzt alle an? Und definitiv, Alter. Ja? Kannst du darüber was erzählen? Was möchtest du denn wissen? Du Na, wer anfragt halt, ne? Ich... ja, von BMG bis Universal, von, weiß ich nicht, also alles. Die Majors fragen an und was anderes kommt ja auch nicht in Frage nach dem Agro-Berlin-Ding. Also ich meine, Agro-Berlin war das Optimum und alles, was danach kommt, ist nur noch Major. Was mit Erst guter Junge? Ah, da reden wir gleich nochmal drüber ausführlich. wo siehst du dich in einem Jahr? Keine Ahnung, Alter. Jetzt meinst du karrieremäßig? Ja, so mit dir und deinem Leben. Ja, auf jeden Fall besser als heute. Besser also als ich meine, ich bin in einer sehr vorteilhaften Situation gerade, ja. Und ich meine, mir geht's gerade auch noch, also mir geht's auf jeden Fall sehr viel besser als vor einem Jahr. Ja. Und ja, so ist es manchmal, Alter. Keine Ahnung, so. Das Leben ist ein Auf und Ab. Und in 10 Jahren? Bist du dann Familienvater mit Kids und hast definitiv, eine definitiv. Firma, die andere Leute bearbeiten, oder? Definitiv, auf jeden Fall, Alter. Wir hören jetzt nochmal in die Platte rein. Yeah, dankeschön. Weißt du, welcher Track das ist? Ja, das ist der mit Sido. Ich freue mich, Alter. Das ist ein sehr guter Song. Wie heißt er? Macht und Ruhm heißt er. So sieht's aus. Yeah. Yo, Flair ist im Haus. So sieht's aus. Sido ist im Haus. So sieht's aus. Pizza und Jogger sind im Haus. So sieht's aus. Yeah, hoch die Faust. So sieht's aus. Guck, ich mach mein Ding. Und ich geb nicht so. Denn ich weiß, ich schaff. Komm, versuch alles. Mich hält nichts auf. Ich glaube an mich. Und das Tag für Tag. Kämpf mit aller Kraft. Ich geb nicht auf, dann halt es nicht aus. Das ist was. Wir tun, yeah. Ich hasse für eine volle Kasse, Macht und Ruhm, das ist was wir tun. Oh, rausgehen, Geld machen, das ist was wir stehen. Auf, bevor deine Träume baden gehen. Du musst rausgehen und für deine Sache gerade stehen. Und ja, ich weiß, mein Freund, das ist ein hartes Leben. Du brauchst dich nach deiner Geburt nur in den Sarg zu legen. Oder du machst was, lern für dein Diktat bis 10. Werd doch Sportler und wenn's nicht reicht, geh Straßen fegen. Gib nicht auf, du musst den Schicksal einen Haken geben. Bevor dir deine Probleme noch deinen Atem nehmen. Ich kämpfe jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Das ist der Grund, warum ich so ein schönes Leben hab. Und der Grund, weshalb ich mit euch nicht mehr reden mag. Denn alle, die ein dickes Konto haben, heben ab. Doch ich hab's verdient, ich geh jetzt raus und dreh am Rad. Und ich nehm Mut damit, falls einer was dagegen hat. Wenn ich das nächste Mal vom Richter steh und er mich fragt, warum ich tue, was ich tu, sag ich, was Flair jetzt sagt. Guck, ich mach mein Ding und ich geb nicht so. Denn ich weiß, ich schaff. Komm, versuch alles, mich hält nichts auf. Ich glaub an mich und das Tag für Tag. Kämpf mit aller Kraft. Ich geb nicht auf, dann halt es nicht aus. Das ist was wir tun. Yeah. Ich hasse für eine volle Kasse, Macht und Ruhm. Das ist was wir tun. Oh, rausgehen, Geld machen, das ist was wir tun. Was ich tu? Yeah. Guck, ich such das Geld, was auf der Straße liegt. Mein Rap ist dir zu hart, ob deine Schlampe sagt, sie mag den Beat. Ist schon okay, man, das ist Business und nicht Kumpelbasis. Ich bin straight, rap mein Part und fick noch deine Mutter gratis. Yeah. Was ich tu, ich nehm das Leben meines Rappers. Und wenn das nicht mehr klappt, dann werd ich Dealer und vercheck was. Erzähl mir nicht von all dem Ärger, Mann, ich kenn das. Stress mit der Familie, mit den Freunden und den Gangsters. Mann, du musst fighten, schaff es und du bist der Champ. Das Leben ist ein harter Kampf, du bist nicht in Disneyland. Und wenn du schaffst, dann weißt du, dass dich jeder Wichser kennt. Und jeder Wichser denkt, dann er ist auch wie Frank, ein Businessman. Doch bleib bescheiden, lässig und entspannt. Der Mann macht das Cash nicht dem Mann. Scheiß auf sie, scheiß auf ihn, scheißegal, was er denkt. Los, geh raus, bau was auf, mach dein Ding, represent. Guck, ich mach mein Ding und ich geb nicht so. Denn ich weiß, ich schaff. Komm, versuch alles, mich hält nichts auf. Ich glaube an mich und das Tag für Tag. Kämpf mit aller Kraft. Ich geb nicht auf, dann halt es nicht aus. Das ist, was wir tun. Yeah. Ich hasse für eine volle Kasse, Macht und Ruhm. Das ist, was wir tun. Oh, rausgehen, Geld machen, das ist, was wir tun. Flair ist im Haus, so sieht's aus. Sido ist im Haus. So sieht's aus, Pizza und Jogger sind im Haus. So sieht's aus. Yeah. Oh mein Gott, Alter, was für ein Beat. Jogger F und Pizza produziert übrigens. Was hast du noch für Beats auf deinem Album? Von wem? Nur von Jogger F und Pizza. Ach, und von, ja, Schuko hat noch einen gemacht. Ah ja, sehr gut, Alter. Wie lief die Produktion? Hast du zu Hause aufgenommen oder direkt da am Studio vor Ort? Wie machst du das? Wie bist du eigentlich kreativ? Wie schreibt Flair Texte? direkt bei bei Bizarre im Studio, das ist ja, wo sage ich besser nicht. In Berlin. Aber das ist auf jeden Fall auch das Studio, wo halt praktisch auch ich und ich ihre Sachen aufnehmen. Also ich treffe da regelmäßig den Adel davon, ich und ich. Und der seit einem Jahr ja in den Charts ist. Extrem krass, ich und ich extrem erfolgreich. Freut mich krass für die Typen, Alter, wirklich, weil ich habe die auch echt mal gesehen, wo die weniger Erfolg hatten und ich gönne denen, also ich freue mich. Das heißt, du nimmst im gleichen Studio auf. Ja, also die haben praktisch das Große, die sind ja halt, wie gesagt, Millionäre. Und wir nehmen da auf, wo die krassen Rapper halt aufnehmen. Im Ghetto, ja, in der Ghetto-Gesangskabine. Genau. Naja gut, so Ghetto ist es nun auch nicht mehr bei uns, also. Hey, du brauchst dein Image, Mann. Das ist voll Ghetto. Also okay, ey, yo, Street, die Street. Okay, das Ghetto. Das heißt ja Flair. Ja. So wie du. Ja. Warum? Ja, der Name ist Programm. Ist die typische Frage wäre jetzt, ist dir nichts Besseres eingefallen? Nee, selbst wenn, nee, also ich denk mal so. Guck mal, ich war so stolz auf die Songs, ich wollte einfach sagen, guck mal, ich bin das, der das gemacht hat. Also weißt du, das ist so. Die Leute können mein Nicken nicht hören. Ja, nick mit dem Kopf. Ja, also das ist praktisch, es gibt dann keine Missverständnisse mehr. Ja. Ja, du kannst dann nicht den Song hören oder das Album hören und dann sagen, Mensch, wer hat diesen guten Song gemacht? Du hast doch... Oh, Proll! Es war jetzt die Background-Crew hier. Mal wieder Proll-Alarm? Du hast ja auch ein paar Leute mit drauf. Doreen zum Beispiel auf der Single. Wen hast du noch gefeatured? Sido, Godzilla, Reason, Buzz Sultan Hengst, Beatsa hat gesungen, Serafinale. Wie kam es eigentlich dazu, zu der Kollabo mit Saro? Saro? Jo, Saro, Alter, Saro Finalo. Wie hast du ihn kennengelernt? Woher kennt ihr euch? Boah, wo haben wir uns kennengelernt? Krass, Alter. Weiß ich gar nicht, wo wir uns kennengelernt. Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Weil das Ding ist, mit Sera habe ich echt eine coole, also eine besondere Beziehung. Und der ist ein krasser Typ, Alter, auch vom Menschen her, was ganz Besonderes. Definitiv, ja. Und der hat mir auch mehr geholfen in meinem Leben, als jetzt nur bei ein paar Songs oder bei einem fünf Feature, weißt du. Also Sera ist auf jeden Fall mehr Freund als irgendwie Rap-Kollege. Ja. Und deswegen ist das alles so eigentlich auch unwichtig. Also so, weißt du, wie wir jetzt rapmäßig aufeinander gekommen sind. Ich überlege gerade, wo haben wir uns kennengelernt, Alter? Sera, ruf mal schnell an, sag mal schnell Bescheid, Alter, ich komme gerade nicht klar. Ja, 0331 7797. Hast du einen Lieblingstrack der Platte? Definitiv der mit Doreen. Der mit Doreen, ja, also Check Mich Aus ist natürlich auch ein krasser Song, so ist der krasse Representer-Song. Ich glaube, den hören wir jetzt mal. Ja, meinst du, weil ich wollte gerade sagen, wir sind hier bei Fritz, lass mal lieber, die rufen bestimmt gleich alle an und sagen, was für ein Proll und für ein Idiot, Alter, deswegen wollte ich den Doreen-Song extra jetzt mal bringen, aber... Wollen wir nicht erst das Krasse spielen, dass sich alle aufregen und dann spielen wir das Softe, damit alle sagen, ach, so schlimm ist der doch gar nicht. Perfekt, perfekte Masche. Das ist meine Masche, wisst ihr. Schöneberg, check, Kreuzberg, check, Wedding, check, Neukölln, check, Tempelhof, check, 45, check, Südberlin, Maskulin, Baby, check, altes Kreuz, check, blaue Augen, check, auf der Street, check, Baby, es ist great, check, Baby, check mich aus, check, du weißt Bescheid, altes Kreuz, check, blaue Augen, check, auf der Street, check, Baby, es ist great, check, Baby, check the shows. Check. Du weißt Bescheid. Frank ist back, der Mädel auf dem Rücksitz. Ich komm ans Set, also bück dich. Ich trink mir Mut an, nimm keine Rücksicht. Cash, Fame und Nutten, Mann, ich bin glücklich. Ich zieh Bilanz, bin seit 8 Jahren Rapper. Seit 8 Jahren Rapper gibt es 8 harte Rapper. Der Rest ist Abschau, ich schäm mich für Deutschrap. Junge, ich bin cool, weil keiner meiner Freunde Deutsch rappt. Mein Vater ist die Straße, das heißt meine Mutter. Dass ich schreib, was ich schreib, ist doch eigentlich kein Wunder. Gib dem Beat Joker F und ich rap, bis ich sterbe. Die Nacht ist jung, siehst du den Mond und die Sterne. Rapper machen Techno, Rapper machen Hoes, Rapper machen Scheiße, Rapper haben sich drauf, Rapper werden schwul, Beine über Kreuz, was ist los mit euch? Altes Kreuz, check, blaue Augen, check, auf der Street, check, Baby, es ist great, check, Baby, check mich aus, check, du weißt Bescheid. Altes Kreuz, check, blaue Augen, check, auf der Street, check, Baby, es ist great, check, Baby, check mich aus, check, du weißt Bescheid. Meine Freunde nennen mich Frank, meine Freunde nennen mich Mizzy, ich sitz im Siebener und kipp den Whisky, du hängst auf MySpace, ich bin busy, deine Freunde nutzt mein Schwanz. Und du kannst sie, Rapper sind wie Nutten, Rapper labern viel, Rapper hängen auf Koks, Rapper auf Hartz IV, Rapper sehen wie Emos aus, Rapper wollen Knast, Rapper kaum Penis, Rapper sind nicht krass, du willst sein Interview, kein Kommentar. War die Schlampe gut im Bett? Kein Kommentar. Die ganzen anderen Rapper kommen mir nicht klar, denn ich komm von der Street und sie nicht aus dem Arsch. In diesem Spiel gibt's nur Nike, doch ich scheiß drauf. Ich seh jeden Tag nur Gewalt und ich schreib's auf. So ist das Leben, so, so, so ist es. Frank, fick das Business, du weißt Bescheid. Weites Kreuz, hey, blaue Augen, hey. Auf der Street, hey, Baby, es ist Frank. To check, to check, to check. Baby, check the shows. To check, to check. Du weißt Bescheid. Weites Kreuz, hey, blaue Augen, hey. Auf der Street, hey, Baby, es ist Frank. To check, to check, to check. Baby, check the shows. To check, to check. Du weißt Bescheid. Schöneberg, Heck, Kreuzberg, Heck, Wedding, Check, Neukölln, Check, Tempelhof, Check, 45, Check, Südberlin, Mosbulin, Baby, Check, Check. In unserer Reihe Wörter, wo es leider nie in Duden schaffen, jetzt Eisch. Ich hab voll Hunger, Alter. Ich auch, Alter. Ich geh was essen, Alter. Ich auch, Alter. Ich hab gar kein Geld, Alter. Ich scheiße. Gar nicht, Alter, Alter. Ich auch nicht, Alter. Ich. Ey, Spaß muss sein, Alter. Ich weiß, Alter. Ey, Sprache lebt. Fritz. Und das hört man. Mich wieder eingeliefert, das war ein Befehl. Die da oben sagten, dass ich jetzt zu so krass am Zeiger dreh. Ich weiß, sie wollen mich boykottieren, Medienmund verbieten, mich runterziehen, doch ich lass mich nicht unterkriegen. Sie wollen mich ausradieren, meinen Willen brechen, mich wieder in die Klapse stecken und auf Pillen setzen, weil ich die Wahrheit sage, diese Welt ist krank. Ich war immer Thema Nummer 1 auf jedem Elternabend. Sie wollen die Scheiße aus mir rausprügeln, denn die Jugend geht kaputt, ja, und deiner muss es ausbügeln. Sie gehen mit 1000 Pillen, wollen, dass ich die Scheiße schluck, doch ich spuck es alles wieder aus, wenn mal keiner guckt. Ich kann nicht schlafen, Junge, ich hab Schweißattacken. Ich weiß, sie kommen jede Nacht in ihren weißen Jacken. Doch egal, was sie versuchen, ich halte es aus. Diese Hölle hier ist mein Haus. In meinem Haus sehe ich, wie Patienten Kippen rauchen, wie gebrochene Existenzen durch die Gitter schauen. Sie geben mir Medizin, sagen, sie macht glücklich. Manchmal denkt man selber schon, dass man verrückt ist. Ich bin hier angesperrt, mehr Pillen als normales Essen. Voll auf Antidepressiva, täglich an mein Bett gefesselt. Ich hab vergessen, wie lange ich schon hier unten sitz. Ob es draußen jetzt noch hell oder schon dunkel ist. Sie wollen mein Leben zerficken, doch ich bleibe hart. Scheißegal, wie viel Strom sie jetzt durch meinen Schädel jagen. Sie sagen mir, dass du der Abschaum der Menschheit bist. Ich schlag den Kopf durch die Wand, doch es ändert nichts. Ich ritze diese Zeit mit Fingern in die Wand. Ihr könnt mir alles nehmen, doch nie bekommt ihr meinen Verstand. Egal was sie versuchen, ich schalte es aus. In dieser Hölle, in meinem Haus. Gelassen in das Tageslicht. Ich hab vergessen, welches Jahr, welcher Tag heute ist. Ich hab vor euch gekämpft, bis ans Ende. Den blauen Himmel eingetauscht gegen weiße Wände. Ich blieb mir immer treu, scheißegal, was sie versuchten. Elektroschocks, Gummizelle oder kalte Duschen. Sie sagten mir, ich bin ein Psychopath, schizophren. Doch ich hab es ausgehalten, sie konnten es nie verstehen. Jetzt bin ich wieder frei und seh, wie die Sonne blitzt. Sie gaben mir die Schuld, dass die Jugend so verkommen ist. Schau dir die Menschheit an, alles nur noch hohl und flach. Ich bin nicht schuld, die Gesellschaft hat uns so gemacht. Ich geh jetzt los, sag, wie krank das System ist. Ich muss es machen, weil es sonst bald zu spät ist. Sie haben versucht, mich zu ficken, doch ich schalte es aus. In dieser Hölle, in meinem Haus. Fritz. Und? Piranha. Ach ja, ich hatte mich vergessen. Ich wusste jetzt nicht, ob ich Osan und Beko noch erwähne. Deswegen. Logisch. Ey, ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht Radio, ey. Ich krieg so einen Arsch voll nachher. Warum? Ja, bei den Texten, ey. Ja. Ey, ich krieg so. Du, meine Mutter hört auch immer zu. Oh, deine Mutter wird mir auch noch die Ohren langziehen. Ja, aber hallo, komm du mal zu uns nach Hause. Ey, Mann, Alter, ich hoffe echt. Gib's erstmal schön. Boah, Bekos Mama, Alter. Aber hört deine Mutter nicht deine Songs? Weiß ich gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da voll. Das ist mir immer peinlich so. Ich rede mit denen nicht über meine Musik. Nein, nein. Warum nicht? Ein paar Songs Mann, kannst du meine nicht Mutter, vorspielen. Bei meiner Mutter, weiß nicht, meine Mutter weiß nicht. Nein, Mann. Das ist befremdlich, oder? Es ist einfach so, auf der Straße kannst du einen Körner schieben, so auf der Straße kannst du einen harten machen so und dann kommst du nach Hause und dann sagt Mama, ey Junge, komm mal klar. Die braucht auch nur einen Satz sagen, denn. Ja, ich bin ehrlich, wir hatten harte Zeiten miteinander, so weißt du, es war auch jetzt nicht immer einfach mit mir und auch nicht immer einfach mit ihr. Also du weißt, wie das manchmal sein kann zwischen Flair und Mama. Ja, das kenne ich. Ja, aber mittlerweile, wie gesagt, Gott sei Dank, Alter, ich habe auf jeden Fall gepeilt, dass man auch mal die Fresse aber hat. Glaubst du nicht, dass sie auch derbe stolz auf dich ist? Ja, definitiv. Ich weiß noch, wo ich vor 3 Jahren für ein Echo nominiert war, sie bei mir angerufen hat, geweint. Ja, logisch. Oh, ja, sie meinte dann, guck mal, vor 10 Jahren hätte ich nicht mal gedacht, dass du normal leben kannst. Ja, ja. Wo ich in der Klapse war damals mit 16. Darüber ging ja auch gerade der Song. Ich wollte dir noch sagen, als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich so, wow, jetzt ist er, glaube ich, erwachsen. Dankeschön. Oder? Naja, aber warum hast du den Song, so einen Song in der Art noch nicht eher gemacht? Also war das schwer für dich, sowas Persönliches aufzuschreiben? Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie viel davon wahr ist und was du so wirklich erlebt hast. Also oft braucht man auch jemanden, der einen von außen betrachtet. Weißt du, du bist oft so mit dir selber beschäftigt, dass du auch nicht klarkommst und auch nicht genau filtern kannst, was du jetzt den Leuten erzählen möchtest. Und wenn du dann jemanden hast, der dann sagt, guck mal, Flair, mach mal so, Alter, das bist du, Alter, erzähl es den Leuten mal, dann kann es auch krass helfen. Und da hat jemand geholfen? Ja, definitiv. Das ist ja cool. Ja, also viele Leute haben an den Songs mitgearbeitet, wirklich. Also Serafinal hat mitgearbeitet, Bizarre und Joker F haben krass mitgearbeitet. Also meinst du auch am Text, einfach Ideen also, gegeben? Also gerade an Ideen so, weißt du, so. Ich meine, das ist ja so, also auch, man tauscht sich aus und so. Und wie gesagt, ich bin auch kein Ego-Schwein, weißt du, ich brauche jetzt hier auch nicht sitzen und sagen, yo, ich hab's alleine gemacht. Du hast ja auch eine ziemlich harte Kindheit und Jugend erlebt, steht in deiner Bio im Internet und überall. Und du hältst ja damit auch nicht hinterm Berg. Was glaubst du, inwieweit das deine Karriere als Rapper beeinflusst hat? Würdest du überhaupt heute rappen, wenn du damals nicht so viel Mist erlebt hättest und durch so viel harte Sachen durchgehen hätten müsstest? Weißt du, wie ich meine? Also ja, ich weiß, was du meinst. Der Punkt bei der Sache ist ja, dass ich sogar sage, dass Leute, die sowas gar nicht erlebt haben oder die im können Leben... Können keine Rapper werden, oder? Ja, das ist so das Ding. Du bist doch nur ein Rapper, wenn du so ein scheiß Leben hast. Das genau die gleiche... Also vom Herzen, ja. Ich denke nämlich auch, jeder Rapper, der es irgendwie mal zu was gebracht hat, hat auch eine Klatsche. Und der hat auch irgendwas Schlimmes erlebt oder... Also wir brauchen es gar nicht auf Rapper beziehen, sondern generell Künstler, Musiker. Es gibt ja auch so Leute wie jetzt Peter Fox oder so, die sind ja jetzt keine krassen Hardcore-Rapper. Was hat der denn Schlimmes erlebt? Ich glaube auch, dass der einen weckert. Meinst du? Ja, Peter Fox ist auf jeden Fall ein krasser Künstler, Alter, der krass introvertiert ist, der krass seinen eigenen Film schiebt und darum ist er einfach ein Genie, Alter. Also man muss schon einen Film schieben können, um... Ja, es hat nichts damit zu tun, dass du jetzt Gangster-Ghetto-mäßig unterwegs sein musst, das meine ich gar nicht. Alter, ich bin auch kein Gangster, so. Ich habe halt eine Klatsche, weil ich einfach, wie die gerade bei Bild.de schreiben, ich bin halt ein Rüpel-Rapper, ja. Ja, da stand Rüpel-Rapper rappeln sich zusammen. Ja. Ah! Naja, es ist schon geil. Guck mal, es geht um den Kontext. Es geht darum, dass wenn Leute vielleicht wissen, wo ich herkomme und was ich durchgemacht habe, dann verstehen sie auch meine hängengebliebene Art manchmal vielleicht. Das ist ja auch der einzige Punkt, warum ich so einen Seelenstrip dies da abziehe. Es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt rumheule, sondern ich möchte den Leuten auch erklären, warum habe ich manchmal so eine Klatsche. Du heulst ja überhaupt nicht rum auf dem Track. Ich meine nur, allgemein, wenn ich dann manchmal so komme, ey yo, du, yo, bo, bo, bo. Ach, Alter. Männer dürfen auch mal Gefühle zeigen, finde ich. Ich meine nur auch, ich meine jetzt auch bei diesem Prollgehabe und so, weißt du, das ist ja auch eine Mauer, die du um dich rumbaust. Ja. Ja, aber die Leute vergessen ja auch oft, dass es halt auch einfach Spaß macht, so abzuprollen, ne? Auf jeden Alter. Weißt du, Alter? Auf jeden Alter. Ja, sag ich ja. Komm erstmal in mein Alter. Na, komm du erstmal in mein Alter. Alter, vor Schönheit, Alter. Kannst du dir vorstellen, irgendwann nicht mehr zu rappen? Niemals. Okay. Niemals. Gut, dann hören wir noch einen Track. Das würden meine Fans nicht verkraften, glaube ich. Nur für die, ja? Nur für die, ich tue alles für meine Fans. Fast. Was würdest du nicht tun für deine Fans? Mit Gürtchen ins Bett steigen. Jo, Alter! Ich werde nicht vergessen, wie das Leben so spielt. Ich werde nicht vergessen, und darum stehe ich hier. Ich werde nicht vergessen, wie das Leben so spielt. Ich werde nicht vergessen, und darum stehe ich hier. Ich werde nicht vergessen. Ein kleiner Junge in der großen Stadt träumt, dass er es auf jeden Fall nach oben schafft. Ich werde nie vergessen. wie mein Vater mir den Rücken kehrte. Doch ich schwor mir, dass ich glücklich werde. Ich werde nie vergessen. Hand in Hand durch Südberlin, ich ging ihr dauernd fremd, doch sie hat mir verziehen. Ich werde nie vergessen, wie sie kam, um mich ins Heim zu holen. Jugendknast betreutes Einzelwohnen. Ich werde nie vergessen, wie die Mauer fiel um Berlin. Meine Stadt war wieder eins, ich war sieben. Ich werde nie vergessen, die kalten Wände in der Psychiatrie. Doch ich hab es geschafft irgendwie. Ich werde nie vergessen, wie ich plötzlich meine Lehre schmiss und die ganze Stadt mit meinem Stift. Ich werde nie vergessen, ihr habt mich alle früher unterschätzt. Doch ich habe gekämpft bis zuletzt, guck mal jetzt. Ich werde nie vergessen, wie das Leben so spielt. Ich werde nie vergessen, und darum stehe ich hier. Ich werde nie vergessen, wie das Leben so spielt. Ich werde nie vergessen, und darum stehe ich hier. Ich werde nie vergessen, wie der erste Flieger in das Hochhaus krachte, als ich zu Hause die ersten Strophen machte. Ich werde nie vergessen, Agro Berlin gab mir die Hand, die neue deutsche Welle rollte übers Land. Ich werde nie vergessen, nach Carlo Koks die ganzen Kinder faxen, Bruder, später können wir sicher drüber lachen. Ich werde nie vergessen, wie jeder sagte, dass ich Nazi sei, bloß weil Flair als einziger die Fahne zeigt. Ich werde nie vergessen, der ganze Stress in West-Berlin, Mighty Maxim, Homie, rest in peace. Ich werde nie vergessen, bei MTV die Messerstecherei, mir ist nichts passiert, der Marwan war dabei. Ich werde nie vergessen, woher ich komme, wo ich jetzt bin, endlich macht die ganze Scheiße einen Sinn. Ich werde nie vergessen, wer die Falschen, wer die Echten sind, glaub mir, ich werd euch nicht vergessen. Ich werde nie vergessen, yeah, wie das Leben so spielt. Ich hatte gute Zeiten, ich werde nie vergessen, ich hatte schlechte Zeiten, und darum stehe ich hier. Und darum stehe ich hier, ich Junge, nie vergessen, aber ich hab nie vergessen, wie das Leben so los, spielt. Los das Leben, Junge, ich werde nie vergessen, und darum stehe ich hier. Darum stehe ich hier, Mann, vergessen. Ihr wisst Bescheid. Na, Joker F. Pizza. Sie nennen mich Flair. Agro Berlin. Südberlin, Moskulin, Baby. Wer hat denn da so eine geile Stimme, Flair? Pizza. Der kann aber toll singen. Ich muss dazu sagen, das ist nur ein Produzent. Wir haben das nur so Just for Fun gemacht, dass er gesungen hat. Er hat das eingesungen. War das das erste Mal, dass er irgendwas eingesungen hat? Nee, der hat, glaube ich, auch eine Band. Aber der hat da nichts mit Hip-Hop am Laufen irgendwie. Und auf einmal hat er das eingesungen. Ich meinte, ja, wie kann er denn so geil singen, bitte? Ja, wir sind halt einfach cool. Ach, Mensch, Alter. Das ist unglaublich hier. Ja. Du gehst bald auf Tour, wie sich das gehört, für anständige Rapper. Ja, ich, ey, du musst mir jetzt helfen. Ich habe die Dates jetzt gerade nicht im Kopf. Wäre echt voll lieb, wenn du die Dates irgendwie vor dir hättest. Wo soll ich denn herkriegen jetzt? Sag mal an. Geh mal auf myspace.com/flash. www.my. In der Zeit, wo du es eintippst, kann ich den Leuten auch da draußen sagen, mein Album ist gerade draußen. Also ich weiß, dass meine Fans das vielleicht schon wissen. Du kannst mal den Leuten die Frage stellen, die sie gleich beantworten müssen. Okay, okay. Um Karten zu gewinnen für das Konzert in Berlin. Genau, also ich bin im April auf Tour. Wann geht die Tour los? Die Tour geht los am 15. April im Backstage in München. Sehr schön. Und dann bist du in Wien, Innsbruck, Köln, Bochum, Hamburg, bla bla bla. Uninteressant. Und nein, natürlich nicht. Hamburg, Dresden, etc. Wann ist Berlin? Berlin ist am 26.04. Und dafür können sie jetzt Karten gewinnen. Genau da. Dafür könnt ihr jetzt Tickets abgreifen, noch nicht anrufen. Guck mal, klingelt schon. Ja. Es gibt eine Frage zu beantworten, Leute. Die Frage ist, wie teuer ist mein Album bei Saturn? Nein, Mann, das war eine ganz andere Frage. Also stimmt. Also stimmt. Ja, voll verkackt. Okay, Leute, nein, die Frage ist, mit wem ist Flair heute im Studio? Also wer ist jetzt praktisch noch mit mir hierher gekommen? Wer ist deine Gang gerade? Ja, ich bin so durcheinander, Alter. Yo, wer ist warum bist du so durcheinander? Ja, ich bin voll aufgeregt, Alter. Wieso du sitzt vor mir, Alter. Du sitzt vor mir, Mann. Ja, aber du bist du, Alter. Ach, Entschuldigung mal bitte. Ja, die halt Tour geht auch weiter in Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt am Main. Wintertour ist geil. Ja. Und La. Wintertour ist schon ausverkauft. Ausverkauft? Überkrass. Und was ist noch ausverkauft? Wo können Leute noch hinkommen? Also Berlin ist ja immer eine große Halle, deswegen ja. Ich bin im Columbia Club, ne? Ja, da ist gut, da passen glaube ich 800 Leute rein, da haben wir noch ein paar Karten. Ich verschenke auch gerade viele Karten in Berlin, weil echt die ganzen Homies alle im Umfeld. Ich habe gar nicht die wollen. Nummer gesagt, 0331 für Potsdam 7097 110. Die Frage war, mit wem sitzt Flair außer mir hier noch rum? Yeah. Ich kann die Namen ja jetzt nicht nennen. Nee. Aber sie lächeln mich beide an. Warte, ja. Wo ist der andere? Ja. Nett. Nett. Ich guck böse, ja. So. So. Mit wer ist mit dir auf Tour? Die beiden Typen, die hier sind. Dann, retten die auch oder stehen die rum und die stehen nur rum und gucken böse. So. Ja. Also eigentlich, also darum sind es ja Rapper. Also wenn du Rapper bei Flair, wenn du rappen willst mit Flair, du musst nur böse gucken. Musst du böse gucken können und sonst nix. Genau, also Reason ist mit dabei. Reason und Godzilla und der DJ namens DJ Produce. Produce? Produce ist ein Newcomer-DJ, würde ich mal behaupten. Mhm. Desu hat leider keine Zeit, der muss gerade viel auflegen. Was und so. Was legt er auf? Na, du weißt doch, Clubs und so. Chicky Bounce, Schüssel. Habibi Desu, Alter, geht in Clubs und legt auf. Und so weiter. Yeah, und so weiter. Und so weiter? Und so weiter. F zu dem L zu dem E und so weiter. Also anrufen 0331 77 97 110. Yeah. Und so weiter. Danach geht's Interview weiter. Ja, Album ist draußen, geht in den Laden kaufen, ja? Und so weiter. Und so weiter. Wo ich herkomme, wird nicht viel geredet und so weiter. Hier wird nicht diskutiert, guck, die Regeln ist ganz einfach. Das Ghetto, der Asphalt, der Regen und so weiter. Das Blaulicht, das Rotlicht, die Szene und so weiter. Wo ich herkomme, wird nicht viel geredet und so weiter. Hier wird nicht diskutiert, guck, die Regeln ist ganz einfach. Die Menschen, die Straße, das Leben und so weiter. Von Schöneberg bis Wedding bis Tegel und so weiter. Wo sind meine Jungs, meine G's und so weiter. Tempelhof, Schöneberg, Berlin und so weiter. Rapper reden jetzt, sie sind busy und so weiter. Doch im Endeffekt wollen sie sein wie Flizzy und so weiter. Morgen steh ich auf, zieh mich an und so weiter. Putz mir meine Zähne und mein Schwanz und so weiter. Frauen ziehen sich aus jeden Tag und so weiter. Das Shirt, dann die Hose, den BH und so weiter. Erst Nicole, dann Janine, dann Janette. 100 Weiber, dann Jasmin, Isabelle, mein Bett und so weiter. Du sagst, du hast Cash, du bist reich und so weiter. Doch warum stehst du vor mir mit nem Scheiß und so weiter. Du machst jetzt dein Abi und studierst und so weiter. Doch dein Zeugnis ist bei mir nur Blatt Papier und nichts weiter. F zu dem L zu dem E und so weiter. So bleibt es, so ist es und so weiter. Wo ich herkomme, wird nicht viel geredet und so weiter. Hier wird nicht diskutiert, guck, die Regeln ist ganz einfach. Das Ghetto, der Asphalt, der Regen und so weiter. Das Blaulicht, das Rotlicht, die Szene und so weiter. Wo ich herkomme, wird nicht viel geredet und so weiter. Hier wird nicht diskutiert, guck, die Regeln ist ganz einfach. Die Menschen, die Straße, das Leben und so weiter. Von Schöneberg bis Wedding bis Tegel und so weiter. Wirst du frech, komm ich heute bei dir vorbei und so weiter. Ich allein und du mit Polizei und so weiter. Ich bin unterwegs, regel Dinge und so weiter. Deine Schlampe hat gesagt, dass ich es bringe und so weiter. Deine sogenannten Gangster-Rapper flennen jetzt wie Weiber. Die waren Gangster, hocken in der Zelle und so weiter. Süd-Berlin, maskulin, Zilla, Frank und nichts weiter. Denn du hast keine Groupies, keine Fans und so weiter. Ich bin Fame, mach mein Scheiß jetzt zu Gold und so weiter. Du machst nichts und darauf bist du stolz und so weiter. Ich häng am Block den ganzen Tag und ich mach und so weiter. Dies und so weiter, das und so weiter. Maskulin sind die Kings im Revier und so weiter. Wir rappen, bis die Muschis explodieren und so weiter. Ich bin jeden Tag auf der Street und so weiter und so weiter und so weiter. Wo ich herkomme, wird nicht viel geredet und so weiter. Hier wird nicht diskutiert, guck, die Regeln ist ganz einfach. Das Ghetto, der Asphalt, der Regen und so weiter. Das Blaulicht, das Rotlicht, die Szene und so weiter. Wo ich herkomme, wird nicht viel geredet und so weiter. Hier wird nicht diskutiert, guck, die Regeln ist ganz einfach. Die Menschen, die Straße, das Leben und so weiter. Von Schöneberg bis Wedding bis Tegel und so weiter. Yeah. Ihr wisst Bescheid. Sie nennen mich Frank und so weiter. Maskulin, Baby. F zu dem L, zu dem E und so weiter. Hört den Soundgarden auf Fritz im Interview Flizzy Mnizzy. Yeah. Stizzy. Yo. Ihr habt uns und auch noch Besuch im Studio. Stimmt, zwei Typen. Mit Namen. Dürfen wir es jetzt sagen? Nee, rufen doch alle Leute an. Wie du mich gerade in die Falle lockst? Nee, wollte ich gar nicht. Ich habe gerade selber, war ich unsicher. Aber ja, Telefon ist noch an. Siehst du? Nee, jetzt aus. Ich denke, die Karten sind weg. Sind die Karten weg? Was sagt der Chef? Der guckt gerade nicht, Alter. Guckt gerade nicht. Guck Fußball. Karten weg? Karten da? Er telefoniert noch. Egal. Was wollte ich fragen? Ach ja, hier im Internet auf mein Fritz, ja. Ihr habt circa ungefähr 1 Million Fragen geschrieben. Ich bräuchte, glaube ich, 3 Tage, um die zu stellen. Wir machen das jetzt in einer Kurzfassung. Ich versuche, es alles so weiterzugeben, wie von deinen Fans hier ange... Haben die denn alle das Album gekauft? Weiß ich nicht, mal fragen. Habt ihr alle das Album gekauft? 3 Millionen Fragen stellen, aber keiner da. Dann sind die mal jetzt alle zippen. Halt. Haben bestimmt alle runtergeladen. Bestimmt, Alter. Nervt dich das eigentlich? Naja, bis zu einem gewissen Punkt. Also so, es gibt natürlich auch Leute, die können sich das einfach nicht leisten. Ja. Und hast du das, also merkst du das spürbar am Geldbeutel, dass du weniger Platten verkaufst, je länger das Internet da ist? Weißt naja, ich mein? Naja, guck mal, das geht dann darum, dass du halt praktisch in der Position, in der ich jetzt gerade bin, wäre ich eigentlich schon längst Millionär. Aber richtig krasser Millionär vor 10 Jahren gewesen. Vor 10 Jahren? Ja. Also ich müsste mir gar keine Gedanken mehr machen. Und deswegen will ich auch nicht immer so jammern, weil dann jammerst du echt auf hohem Niveau, weil gerade ist Wirtschaftskrise, Alter, und die hungern alle gerade und meine Homies, Alter, gehen alle Hartz IV holen. Ja. Deswegen wäre es ein bisschen frech, wenn ich jetzt sage, ist kacke. Aber es ist schon kacke. Aber glaubst du nicht, dass sich die echten Fans dann heiß machen halt auf irgendwelchen Download-Plattformen und sich dann die Platte definitiv, also definitiv, kaufen? Das ganze Internet-Ding ist auch eine gute Werbung und wie gesagt, viele, viele Rapper und auch, ich glaube auch Agro Berlin und das ganze Flair-Ding und das Sido-Ding und auch damals das Savage-Ding ist erst so groß geworden durchs Internet. Mhm. Wir kommen jetzt mal hier zum Thema, was natürlich auch noch die ganze Welt total heiß interessiert. Bushido ist jetzt wieder dein Freund. Echt, ja? Habe ich gelesen, was, 3 Seiten. Was liest man da? Ihr habt euch wieder vertragen und ich gehe jetzt hier zusammenspielen, weil ich erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Auch Sonny Frank hat auf meinen Fritz hat diese Frage zum Beispiel geschrieben, also in dem Blog wortwörtlich. Wie kam es zu der Versöhnung zwischen Bushido und dir? Gab es ein langes Gespräch? Also wenn ich ehrlich bin, gab es sogar eine Umarmung. Wirklich? Ja. Aber das ihr seid ja richtig krass. Ja. Ich denke mal, nach 6 Jahren Krieg, Alter, so ist das schon... Wer hat den ersten Schritt gemacht? Das ist schwer zu sagen, Alter, weil man hat sich ja irgendwie über die Medien auch irgendwie rangetastet. Mhm. Und es gibt ja auch MySpace und diese ganze Scheiße und so. Und dann, wo ihr euch dann als Top-Friends wieder geaddet habt und auf einmal stand es auf Bild.de. Flair hat wieder Bushido als Top-Friend. Und ich mich frage so... Ja, nee, also im Endeffekt ging es dann auch bei unserer Versöhnung oder es geht gerade echt in diesem Augenblick gerade eigentlich eher darum, dass man sich noch versöhnt, also richtig. Also wir werden ja jetzt nicht auf künstlich jetzt nach 2 Tagen oder nach 3 Tagen, wo man sich mal jetzt gesehen hat, sagen, yo, ey, yo, best friends. Ja, nee, klar, aber ihr wart ja richtig eng, dann hat's gekracht, dann gab's wüste Beschimpfungen, alles in der Öffentlichkeit hin und her und sowas zerrt ja auch an einem, oder? Definitiv. Also, ich finde das ja schon relativ krass, dann zu sagen, so, wir sind jetzt wieder down. Das war auch genau das Ding, ich glaube, wir haben beide gemerkt, oder das habe ich bei ihm gemerkt und er, glaube ich, auch bei mir, dass es an uns gezerrt hat. Ja, logisch. Also definitiv, weil du musst dir auch mal die Situation vorstellen, du warst mit einem Typen, Alter, richtig down, 6, 7 Jahre lang, ich habe bei seiner Mutter gewohnt, bei ihm zu Hause und dann siehst du halt jemanden immer im Fernsehen und weißt du, wir sehen uns gegenseitig und dann du kommunizierst praktisch über die Medien und das ist schon eine Ist völlig absurd eigentlich. Es ist absurd, ja, und wie gesagt, das habe ich auch bei dem Bild.de Interview gesagt, die ganzen Menschen haben jetzt ein paar Jahre zugeguckt, wie wir uns ficken und wie wir uns bekriegen, jetzt können sie auch mal schön lange zugucken, wie wir miteinander wieder Frieden schließen. Hat sich denn Sido auch mit ihm wieder vertragen? Nein. Und dann fragt auch Sonny Frank im Mainfritz, K1 ist ein guter Freund von Bushido, zwischen euch gab es ja auch Streit sozusagen, wurde dieser dann auch beigelegt? Also das Ding... Oder wie, und er fragt auch noch weiter, wie dein Umfeld auf die Versöhnung mit Bushido reagiert und was du von Jacuzza hältst. Das sind viele Fragen. Hm? Zu viele Fragen, um die jetzt mit einem Satz zu beantworten. Du kannst ruhig 3 Sätze benutzen. Ist die süß. Oder 4. Also ich sag dir ganz im Ernst, alles, was jetzt so rappermäßig da jetzt noch so abgeht, wer mich da noch gedisst hat und wen ich gedisst habe und auch jetzt mit diesem, wie heißt der, Felix Antoine Blume. Wie heißt der Künstlername von diesem Menschen? Kollege. Ich bin jetzt auch wieder cool mit Kollege. Du bist jetzt auch wieder cool mit Kollege. Ja. April! Hallo meine Freunde, hier bin ich wieder. Also wie gesagt, also alles andere, was so rappermäßig abgeht, das ist mir, geht mir wirklich am Arsch vorbei, weil das so, weißt du, bei uns beiden, das ist gerade der Punkt, bei Bushido und Flagging geht es nicht um Rap, Alter. Sondern um wirklich, weil ihr wart dauernd, bevor Rap da war, oder? Definitiv. Damals, wo wir im Heim alleine waren, da hat sich auch keiner für uns interessiert, ja, wir waren da beide Maler. Wart ihr zusammen? Ja, also ich war da im Heim und er war da halt, er musste eine Ausbildung machen übers Amtsgericht, der mir dazu verdonnert. Und ich habe in dem Heim gelebt, habe da eine Ausbildung gemacht und er war da schon im 2. Lehrjahr, glaube ich. Und da haben wir uns halt kennengelernt und da hat auch keiner gesagt, yo, ihr seid jetzt cool beide und ihr seid Freunde oder Feinde, weißt du, da hat die ganze Welt einen Scheiß auf uns gegeben, wir hatten kein Geld, nix. Und das ist schon krass, weißt du, wenn du siehst, Alter, wie auf einmal alle irgendwie da zu gucken und denen wäre auch scheißegal gewesen, wenn einer draufgegangen wäre. Das ist halt die Öffentlichkeit, ne? Du bist halt eine öffentliche Person. Gerüchte, wir kochen hier weiter. Wirst du jetzt bei Erst guter Junge unterschreiben, ist eine Frage. Nein. Was ist dran an den Gerüchten, dass Erst guter Junge bald dicht macht? Kann ich nichts zu sagen, ist nicht mein Label. Wann kommt da wieder ein Collabo-Album mit dir und Bushido? Kein Kommentar. Im August kam deine erste Platte mit Godzilla. Kam er erst deine Platte mit Godzilla? Ja. Kommt da Fortsetzung bald? Definitiv. Wann? Kann ich nicht sagen. Godzilla macht gerade sein Soloalbum. Ich bin, mir liegt krass am Herzen, dass Godzilla bei Universal signed. Beziehungsweise ein Deal bekommt über mich, eventuell bei Universal. Also du bei könntest ja auch ein Unterlabel gründen quasi. Kann ich alles machen, aber das Ding ist eigentlich, dass Godzilla meiner Meinung nach so ein eigenständiger Künstler ist oder so ein großer Rapper in Deutschland, der so viel Talent hat, der muss einfach auch sein eigenes Ding machen können und dürfen. Und da lege ich gerade echt viel Herzblut in die Sache, dass der das macht. Wir haben es ja gerade schon mal angerissen, dein Stress mit Selfmade, da wurde ja auch hin und her gedisst. Ich sehe gar nicht mehr durch, wer welche Diss-Tracks hin und her, hast du nicht gesehen. Es ich ist auch nicht. Ein also wirklich, ja, man kann sich ja Abende damit beschäftigen. Sollte man nicht. Wer hat angefangen? Wann hört es auf? Ist dir das egal? Guck mal, ich sag dir ganz im Ernst, mir geht die Sache krass am Arsch vorbei. Also weißt du, diese Diskussion zwischen den Fans und den Foren, dass der besser rappt oder ich besser rappe. Ich muss... Also das ist ja letztendlich gut für alle, oder? Das weiß ich nicht. Mein Statement dazu ist einfach, das, was der macht, das ist gar nicht das, was ich machen möchte und noch nie machen wollte. Und ich glaube, das, was ich mache, will der auch nicht machen. Und darum ist der ganze Battle eigentlich für den Arsch. Ja, ich mache mein Geld, Alter. Ich mache mein Ding. Er macht kein Ding. Oder er macht mein Ding. Oder keine Ahnung. Aber guck mal, im Endeffekt, die würden gar nicht rappen, wenn Agro Berlin nicht diesen Step damals gemacht hätte. Und eine gewisse Art und Weise, eine gewisse Attitude, so rappermäßig, ist angebracht. Aber, Alter, so überheblich um die Ecke kommen, ist echt krass. Also, das ist Blasphemie, Alter. Der hat echt irgendwie jetzt gerade ein Statement abgegeben, ich erkläre mich zum Sieger und so eine Scheiße, Alter. Also, ich weiß nicht, was für Tabletten der geschluckt hat. Aber naja. So ist es halt in Rap Deutschland. Wir hören jetzt den passenden Track dazu, würde ich sagen. Ich komme mir vor wie so ein Hartz-IV-Amt. Alle kommen zu mir und wollen irgendwas. Deswegen lass ich dich einfach erzählen, weißt du? Auf jeden Fall. Was ist Peace? Peace ist, wenn die Rapper sich auf Tracks dissen. Es dabei bleibt, wenn die Rapper sich auf Tracks dissen. Was ist Peace? Wenn du sagst, es war ein guter Tag, wenn dein größter Feind heute zu dir wie ein Bruder war. Was ist Peace? Wenn kein Blut auf der Straße fließt. Wenn du keinen Harten schiebst, glaub mir, Junge, dann ist Peace. Was ist Peace? Dann, wenn ich dich seh, du mich siehst, mich verstehst und ich dich versteh. Was ist Peace? Peace ist, wenn die Kids an meiner Ecke spielen. Wenn du deine Miete blechen kannst, ohne Dreck zu dealen. Wenn dein ganzer Block beginnt, wie aus Gold zu funkeln. Und wenn dein Papa zu dir sagt, du machst mich stolz, mein Junge. Was ist Peace? Wenn du sagst, ich hab ne Hammerzeit und Schmetterlinge in meinem Bauch statt ein Butterfly. Was ist Peace? Wenn heute keine Mama weint im schwarzen Kleid und dein Brief an den Bestatter schreibt. Was ist Peace? Wenn mal keiner zieht, keiner schießt, keiner beef, keiner flieht. Einfach Peace in meinem Kiez. Peace ist, wenn du sagst, ich kann die Sonne greifen und die Welt wird ganz still, nirgends hört man Bombenpfeif. Was ist Peace? Wenn du einfach reden kannst, Mann zu Mann, ohne Stress anzufangen, dann bist du ein ganzer Mann. Mach die Finger zu einem V, zeig Respekt. Was ist Peace? Das ist Peace, Flair und S zum F auf ein Track. Was ist Peace? Wenn die Rapper sich auf Tracks dissen. Es dabei bleibt, wenn die Rapper sich auf Tracks dissen. Was ist Peace? Wenn du sagst, es war ein guter Tag, wenn dein größter Feind heute zu dir wie ein Bruder war. Was ist Peace? Wenn kein Blut auf der Straße fließt. Wenn du keinen Harten schiebst, glaub mir, Junge, dann ist Peace. Was ist Peace? Dann, wenn ich dich seh, du mich siehst, mich verstehst und ich dich versteh. Was ist Peace? Wenn am Monatsende noch die Kohle bleibt. Wenn nicht jeder Freund dich grüßt, ja sogar die Polizei. Was ist Peace? Wenn heute keine Messer kleppen. Scheißegal, wer besser flext, auch wenn die anderen besser rappen. Was ist Peace? Wenn das Blut nur in deinen Adern fließt. Keiner auf dich Sparma schießt und du dann auf der Straße liegst. Wenn du kapierst, was Respekt ist. Wenn du kein Keck bist, bei Bären keine Mutter mehr auf Tracks disst. Was ist Peace? Mit Summer Sound durch die Street fliegen. Wenn die Sonne sich im Auto da vom Siebner spiegelt. Was ist Peace? Wenn du die Hater nicht mehr reden hörst. Wenn du am Block hängst und Mucke statt Sirenen hörst. Was ist Peace? Wenn die Menschen was zu essen haben. Und wenn die Rapper keine Kugel sich in Westen tragen. Das ist Peace. Dann, wenn ich dich seh, du mich siehst, mich verstehst und ich dich versteh. Was ist Peace? Peace ist, wenn die Rapper sich auf Tracks dissen. Es dabei bleibt, wenn die Rapper sich auf Tracks dissen. Was ist Peace? Wenn du sagst, es war ein guter Tag, wenn dein größter Feind heute zu dir wie ein Bruder war. Was ist Peace? Wenn kein Blut auf der Straße fließt. Wenn du keinen Harten schiebst, glaub mir, Junge, dann ist Peace. Was ist Peace? Dann, wenn ich dich seh, du mich siehst, mich verstehst und ich dich versteh. Was ist Peace? Niemand liebt den Frieden mehr als ein Soldat, der nach dem Krieg nach Hause kommt, Frau und Kind umarmt. Innerer Frieden ist das Kostbarste auf dieser Welt. Hass macht uns krank, manchmal hassen wir uns selbst. Was ist Peace? Peace fängt mit deinem Lächeln an. Lass dich nicht stressen, beiß die Zähne fest zusammen. Es gibt keinen Weg dorthin, Frieden ist der Weg. Ungerechter Frieden ist besser als gerechter Krieg. Was ist Peace? Etwas, das es nicht zu kaufen gibt. Wenn du ihn nicht im Herzen trägst, hast du ihn auch draußen nicht. Fang bei dir an, das Leben ist ein Stierkampf. Hier liegen infizierte Spritzen auf dem Spielplatz. Was ist Peace? Gleichberechtigung, Gerechtigkeit. Kein Richter, der dir sagt, du musst ins Gefängnis rein. Einer für alle, alle für einen. Was ist Peace? Das ist Peace. Guck, die Straßen sind deins. Was ist Peace? Peace ist, wenn die Rapper sich auf Tracks dissen. Es dabei bleibt, wenn die Rapper sich auf Tracks dissen. Was ist Peace, wenn du sagst, es war ein guter Tag, wenn dein größter Feind heute zu dir wie ein Bruder war? Was ist Peace, wenn kein Blut auf der Straße fließt? Wenn du keinen Haken schiebst, glaub mir, Junge, dann ist Peace. Was ist Peace, dann wenn ich dich seh? Du mich siehst, mich verstehst und ich dich versteh. Yeah. Das war jetzt Serafinale und Godzilla für alle, die jetzt den Song noch nicht kennen. Im Sound gar nur Fritz. Yeah. Mit Fre- ist meine Stimme so tief? Nein, ich wollte einfach mal ein bisschen, weiß auch nicht. Ich kann auch noch reden. Nicht mehr anrufen bitte, die Tickets fürs Flair-Konzert am 26.04. im Columbia Club hier in Berlin sind finito. Weg. Becko und Osan war die Antwort übrigens. Ja. Jungs, kann ich euch nochmal hören? Yo. Ja, ihr seid hallo. Krasse Background-Core hier am Start. Hier bin ich, ja. Mama, ich liebe dich. Das Mic ist gar nicht an, aber egal. Ist an? Ist an? Natürlich ist es an. Mann, natürlich ist es an. Yeah. Ja. Grüßt auch mal meine Mutti. Ja. Wir sind das erste Mal. Grüßt auch alle, die mich kennen. Ja. Ey, Leute, beruhigt euch. Emo-Rapper, Müsli-Rapper, die Prenzlberger hören auch zu, Alter, beruhigt euch. Nicht so rumprollen, Alter. Wir kriegen richtig Ärger. Ja, bleibt dezent, immer dezent bleiben, du weißt. Wir verabschieden uns jetzt leider. Das Album ist draußen, Leute. Ich will nämlich noch, wie versprochen, die neue Platte von AC Alone, The Lonely Ones, vorstellen gleich. Und sehr schön. Und es gibt noch Karten zu gewinnen für das Dead Press Konzert am Freitag, glaube ich. Die leben noch, Alter. Ja, die leben noch. Die kommen nach Berlin. Krass, geil. Spielen im Dot. Flair, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, Alter, wirklich. Und vielen Dank auch an die ganzen Fans, die bei meinfritz.de geschrieben haben, was das Zeug hält. Wie gesagt, ich konnte nicht alle Fragen stellen, aber ich denke, wir haben einige Sachen geklärt. Ich grüße auch meine ganzen Fans und ihr wisst Bescheid, Alter, Sonny Bounce den Beat. Hier ist noch eine Frage nach Nicole, deiner Supporterin. Ob die Nicole auch weiterhin deine Supporterin bleibt? Definitiv, Nicole ist mein Liebling, Alter, ist mein Baby. Super. Sonny, Frank. Super. Ciao. So, dann hören wir jetzt hier noch deine Single-Auskopplung. Yeah. Willst du noch dazu was sagen? Oder willst du sie anmoderieren? Ich muss mich schon wieder hinsetzen, Alter, ich bin schon aufgestanden. Mensch, war schon weg, Alter. Mhm. Okay, Leute, das ist Doreen, das ist die Dame von Sido, ihr wisst Bescheid, Alter. Das ist meine erste offizielle Single. Es gab ja die Street-Single, Check mich aus, und die richtige offizielle Single ist halt, ich sing nicht mehr für dich. Das Video läuft bei Viva, votet für das Video. Ja, und wie gesagt, ist ein schöner Song, emotional. Gut. Bye. Tschüss. Hetz. Ich sing nicht mehr für dich. Alles geht vor. Du bist weg, meine Stimme ist dort, wo du mich lässt. Hier sing ich mein letztes Lied, alles was blieb. Ich bin noch nicht blind, ich seh genau. Du verschwindest im Wind mit einer anderen Frau. Drehst dich nicht mehr um, alles bleibt stumm. Ich sing nicht mehr für dich. Schmerz in meinem Gesicht, jedes Lied erinnert mich an dich. Ich will dich vergessen, so hart wie es ist. Ich schreib dir diesen Brief, ich hoffe, du liest ihn auch. Tut mir leid, wie es jetzt gekommen ist, ich musste einfach raus. Das Leben ist schon komisch, gerade wenn man erstmal glaubt. Besser kann's nicht laufen, dann zerfällt alles zu Staub. Wir waren das Überteam auf den Straßen Südberlins. Und egal, was ich für Scheiße baute, du hast mir verziehen. Ich weiß, wir haben uns geschworen, niemals klein beizugeben. Doch jetzt stehst du meinetwegen da, allein und weiß im Regen. Alles ist Trauer, ich denk nur an die Zeit mit dir. Reißt ein Foto von der Wand, doch du bleibst ein Teil von mir. Danke, dass du nicht so blind bist wie ich. Ich hoffe, du vergisst mich, ich hoffe, du vergisst mich nicht.